Ich begrüße hinter der Bühne Meier Joe. Ist der Himbi immer noch nicht da? Mensch, was hatten wir da rum, sind Nestle? Joe! Danke, danke. Kriegst du eine Flasche Bier? Wie immer. Ja, Himbi, jetzt in neuer Garderobe. Ich weiß nur, wenn er seine Blase... Halt das Maul. Wenn er seine Blase entleert hat, spielt er wie ein junger Gott. Also, wir kommen jetzt zu unserem zweiten Teil. 16 Kids. Noch ruhig da vorne. Ruhig. Und, wir kommen jetzt zu einem langsamen Teil. Anspruchsvoll. Besinnen, zurücklehnen, besinnt euch. Denkt über die komplizierten Texte nach, die wir jetzt spielen. Sehr hohes Niveau. Haben wir uns sehr viel Mühe gegeben. Wir begrüßen jetzt auf der Bühne De Marcel National. Komm mal von der Technik, das ist doch scheiße mit dem Mikro da. Das muss geht ziemlich dicht vor. So, ich glaube, das ist so ein bisschen. Ja, wie gefällt es euch denn hier? Hanna schon gemerkt. Moi ist auch noch ein Tag. Mal Mittag Kindertheater vorne dran, die ominösen Sieben. Wir saßen da, wo die Rostwurstbrot gelischt. Ist die raus? Ja, gibt's kein Rostwurst mehr. Hast du Lampkappe?